glaube, Sie haben einen falschen Eindruck von mir. Ich glaube, fairerweise sollte ich Ihnen ein wenig darüber berichten, was ich so alles tue. Zum Beispiel morgen früh, da stehe ich schön früh auf und mache einen Spaziergang zur Bank. Ich marschiere gleich zu Ihnen. Und wenn Sie mir das Geld nicht zurückgeben, schlage ich Ihnen Ihre dicke Birne ein, vor allen Mitarbeitern der Bank. Und etwa zu der Zeit, wenn ich wieder aus dem Knast rauskomme, hoffentlich, erwachen Sie dann wieder aus Ihrem Koma. Und wissen Sie was? Dann hängere ich Ihnen nochmal die Birne ein, weil ich ein dummes Schwein bin.